Leberkrankheiten. Der Leberkranke sollte sich folgende Fragen vorlegen. In welchen Bereichen habe ich die Fähigkeit rechter Wertung und Bewertung verloren? Wo kann ich nicht mehr unterscheiden zwischen dem, was für mich zuträglich ist, und dem, was für mich giftig ist? Wo bin ich ins Übermaß, ins Zuviel geraten? Wo will ich zu viel? Wo expandiere ich ins Maßlose? Kümmere ich mich um den Bereich meiner Religio, meiner Rückbindung zum Urgrund, oder verbaut mir die Vielheit die Einsicht? Kommen weltanschauliche Themen in meinem Leben zu kurz? Fehlt es mir an Vertrauen?